SWR 2 Hörspiel. Heute vor 200 Jahren wurde der Schriftsteller Gustave Flaubert in Rouen in der Normandie geboren. Anlass für SWR 2 die Hörspielfassung seines berühmten 1856 erschienenen Romans Madame Bovary zu senden. Madame Bovary erzählt die tragische Geschichte einer Ehebrecherin und gilt als einer der wichtigsten Romane des Realismus und als Klassiker der Weltliteratur. Heute und am kommenden Sonntag hören Sie den zweiten und dritten Teil der Hörspielfassung. Emma Bovary lebt in der Provinz und träumt von großer Leidenschaft, von großer Liebe und einem großen Leben. Gelangweilt von ihrer Ehe mit dem Landarzt Charles, sucht sie die ersehnten Gefühlswallungen bald im Ehebruch. Doch sie scheitert an ihrem Verlangen und an ihrer Umwelt. Als das Buch 1857 in Frankreich erschien, wurde Flaubert wegen Unmoral der Prozess gemacht. Zugleich begann sein Ruhm als Schöpfer eines der vollkommensten Romane der Geschichte und Gründungswerk der literarischen Moderne. Die Hörspielbearbeitung von Valerie Stiegele wurde von Christiane Ohaus mit der Musik von Michael Riesler inszeniert. Darstellerinnen und Darsteller sind Friedhelm Ptock, Chris Pichler, Bernhard Schütz, Dietmar Müß, Angela Schmidt und viele andere. Hier also Teil 2. Madame Bovary, Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Gustave Flaubert. Aus dem Französischen von Maria Dessauer. Komposition Michael Riesler. Bearbeitung Valerie Stiegele. Regie Christiane Ohaus. Zweiter Teil. Eines Abends, als Emma am offenen Fenster saß, hörte sie plötzlich das Angelus läuten. Eine Rührung ergriff sie und ihre Gedanken verloren sich in alte Erinnerungen aus der Jugend und dem Pensionat. Wie gerne wäre ich wieder dort im Kloster, kniete vor dem Altar der heiligen Jungfrau. Sie fühlte sich schwach und ganz preisgegeben, wie eine Flaumfeder im Sturm. Und ohne recht zu wissen, was sie tat, ging sie zur Kirche, bereit zur Hingabe. Wenn nur meine Seele darin aufginge, das ganze Leben darin verschwende. Abbé Bournisien trat eben aus der Tür des Pfarrhauses, ein Mann mit rundem Gesicht und kräftigem Körperbau. Auf seiner am Rand ausgefransten Soutane liefen Fett- und Tabakflecken neben der Reihe der kleinen Knöpfe her und wurden immer zahlreicher mit wachsender Entfernung vom Kragen, auf dem die dicken Falten seines Kinns ruhten. Guten Abend, Madame Bovary. Wie geht es Ihnen? Schlecht. Ich leide. Je nun, ich auch. Diese ersten warmen Tage schwächen einen erstaunlich, nicht wahr? Aber was wollen Sie? Wir sind zum Leiden geboren, wie der heilige Paulus sagt. Was meint denn Monsieur Bovary dazu? Verschreibt er Ihnen nicht? Ach, der. Wohl immer stark beschäftigt, was? Ja, er ist der Arzt des Leibes und ich bin der der Seelen. Ja, Sie lindern alle Nöte. Ach, reden Sie mir nicht davon, Madame Bovary. Heute Morgen erst musste ich nach Badiouville wegen einer Kuh, die Blähsucht hatte. Die guten Leute meinten, sie sei verhext. Tja, die Landwirte sind wahrhaftig zu beklagen. Andere auch. Gewiss. Die Arbeiter in den Städten zum Beispiel. Ach, Sie meine ich nicht. Erlauben Sie. Ich habe dort arme Mütter kennengelernt, die nicht einmal jeden Tag Brot hatten und keine warme Stube im Winter. Ach, was bedeutet das schon? Was das bedeutet? Mir scheint, wenn man es warm hat und genug zu essen. Mein Gott, mein Gott. Ist Ihnen nicht wohl, Madame? Sie sollten nach Hause gehen und einen Schluck Tee. Nein, nein, es ist nichts. Aber Sie wollten mich etwas fragen. Was war es noch? Ich weiß es nicht mehr. Ich? Nichts. Nichts. Na dann, Madame Bovary, wollen Sie mich entschuldigen, aber die Pflicht geht vor. Ich muss mich um meine Schlinge kümmern. Die Erstkommunionfeier steht vor der Tür, wissen Sie? Gute Besserung, Madame. Und meine Empfehlung an den Herrn Gemahl. Mit einem Ruck wie eine Statue auf einem Drehzapfen drehte Emma sich darauf auf dem Absatz um und schlug den Weg nach Hause ein. Als sie in ihrem Zimmer war, ließ sie sich in einen Sessel fallen. Das weiße Tageslicht in den Fenstern wurde in langen Wellen schwächer. Die Möbel schienen noch unbeweglicher auf ihren Plätzen zu stehen und sich im Schatten wie in einem finsteren Ozean zu verlieren. Das Kaminfeuer war erloschen, die Uhr tickte. Warum sind die Dinge in solcher Ruhe, da in mir solcher Aufruhr herrscht? Aber da war zwischen den Fenstern und dem Nähtisch die kleine Berthe. Sie versuchte, sich ihrer Mutter zu nähern und die Zipfel ihrer Schürzenbänder zu packen. Lass das. Emma schob sie mit der Hand weg. Doch das kleine Mädchen kam gleich darauf noch näher heran und blickte mit seinen großen blauen Augen zu ihr auf, während ein klarer Speichelfaden von seiner Lippe auf die Seide von Emmas Schürze ran. Lass das! Ihre Miene erschreckte das Kind und es fing an zu weinen. Ach, lass mich endlich in Ruhe! Und sie stieß die Kleine mit dem Ellbogen von sich weg. Berthe fiel gegen die Kommode, deren Messingverzierung ihr die Wange ritzte, sodass sie blutete. Felicity! Schnell! Berthe hat sich beim Spielen verletzt! Am Abend wollte Madame Bovary allein bei ihrem Kind bleiben. Als sie es dann aber schlafen sah, verschwand allmählich die verbliebene Besorgnis. Ich bin recht dumm und gutmütig. Wegen so einer Kleinigkeit muss ich mich nicht aufregen. Berthe schluchzte nicht mehr. Zwei große Tränen standen noch in den Winkeln ihrer halb geschlossenen Augenlider, die zwischen den Wimpern zwei blasse, tiefliegende Pupillen sehen ließen. Das auf die Wange geklebte Heftpflaster verzog die Haut. Merkwürdig, wie hässlich dieses Kind ist. Paris. Leon war es müde, erfolglos zu lieben. Er hatte Yonville und seine Einwohner so satt, dass er den Anblick mancher Leute und Häuser nicht mehr ertragen konnte. Paris. Da ich ohnehin dort mein Studium abschließen muss, warum eigentlich nicht gleich hinfahren? Wer hält mich davon ab? Dort könnte ich das Leben eines Künstlers führen. Einen Hausrock tragen, eine Baskenmütze, blaue Samtpantoffeln. Über seinem Kamin würden zwei gekreuzte Florette mit einem Totenschädel hängen. Und darüber noch eine Gitarre. Einen Monat lang bereitete Leon seine Abreise vor, verschob den Abschied von Woche zu Woche. Dann war der Augenblick gekommen. Umarmen Sie mich, lieber Freund. Hier, Ihr Mantel. Erkälten Sie sich nicht. Achten Sie auf Ihre Gesundheit. Schonen Sie sich. Leon blieb gerade noch Zeit, sich von Monsieur Bovary zu verabschieden. Als er eintrat, erhob sich Madame Bovary lebhaft. Ich bin noch einmal gekommen. Ich wusste es. Sie biss sich auf die Lippen und das Blut schoss ihr ins Gesicht, sodass es sich vom Haaransatz bis zum Rand ihres Kragens rosig färbte. Monsieur Bovary ist wohl nicht zu Hause? Er ist fort. Und sie wiederholte noch einmal, er sei fort. Ein Schweigen entstand. Sie sahen einander an und ihre von der gleichen Bangigkeit erfüllten Gedanken umschlangen sich wie bei einer bebenden Umarmung. Es wird regnen. Ich habe einen Mantel. Ah, gut. Madame Bovary drehte ihm den Rücken zu und presste ihr Gesicht an die Fensterscheibe. So leben Sie denn wohl. Leben Sie wohl. Gehen Sie. Sie traten aufeinander zu. Er streckte die Hand aus. Sie zögerte. Also dann auf die englische Acht. Leon spürte ihre Hand zwischen seinen Fingern. Und ihm war, als ströme sein ganzes Wesen in diese feuchte Handfläche. Dann öffnete er seine Hand. Ihre Augen begegneten sich noch einmal. Und er war gegangen. Auf der Straße blickte Leon ein letztes Mal hinauf. Hinter dem Fenster ihres Zimmers glaubte er, einen Schatten zu erkennen. Da glitt der Vorhang plötzlich wie von selbst zu.

Zwei Tage später erschien im Fanal de Rouen ein langer Artikel über die Versammlung, den der Apotheker gleich am Morgen danach schwungvoll abgefasst hatte. Weder vergaß er darin zu erwähnen, das kriegerische Auftreten unserer Bürgerwehr, noch unsere lebenssprühenden Dorfbewohnerinnen und auch nicht die Greise mit dem kahlen Haupt, die beim mannhaften Klang der Trommeln ihre Herzen höher schlagen fühlten. Als er bei der Preisverteilung angelangt war, schilderte er die Freude der Ausgezeichneten in dithyrambischen Wendungen. Der Vater umarmte seinen Sohn, der Bruder den Bruder, der Gatte die Gattin. Mehr als einer zeigte stolz seine bescheidene Medaille herum und wieder daheim bei seinem braven Weibe hatte sie gewiss feuchten Auges an die verschwiegene Wand seiner Hütte gehängt. Der Apotheker schloss seinen Artikel mit den Worten: Erwähnen wir noch, dass kein einziger Misston diese Familienzusammenkunft gestört hat. Aufgefallen ist lediglich das Fernbleiben der Geistlichkeit. Zweifellos versteht man in den Sakristeien unter Fortschritt etwas anderes. Ganz wie ihr wollt, ihr Jünger Loyolas. Sechs Wochen verstrichen, seit Emma Bovary und Rodolphe Boulanger von La Huchette sich bei der Jahresversammlung der Landwirte gesehen hatten. Man darf sich nicht gleich wieder sehen lassen. Das wäre ein Fehler. Wenn sie mich vom ersten Tag an geliebt hat, wird sie mich, aus Ungeduld, mich wiederzusehen, noch mehr lieben. Und er begriff, dass seine Rechnung aufgegangen war, als er ins Wohnzimmer trat und sah, wie Emma erbleichte. Ich hatte geschäftlich zu tun. Und ich war krank. Ernstlich? Nun, nein. Nein, ich wollte nicht wiederkommen. Warum? Erraten Sie es nicht? Oh, Monsieur. Ah, da sehen Sie, wie recht ich hatte, nicht wiederkommen zu wollen. Denn diesen Namen, der mein Herz erfüllt und mir über die Lippen schlüpfte, den verbieten Sie mir. Madame Bovary, alle Welt nennt sie so. Und es ist nicht einmal Ihr Name. Es ist der Name eines anderen. Eines anderen. Und er barg sein Gesicht in den Händen. Ja, ich denke fortwährend an Sie. Heute, ich weiß nicht, welche Macht mich wieder zu Ihnen getrieben hat. Gegen den Himmel kämpft man eben vergeblich. Man lässt sich hinreißen vom Schönen, Liebreizenden, Anbetungswürdigen. Zum ersten Mal in ihrem Leben hörte Emma solche ihr geltenden Dinge. Und wie jemand, der sich im Bad entspannt, dehnte sich ihr Stolz wohlig in der warmen Flut dieser Worte. Sie sind zu gütig. Nein. Ich liebe Sie. Das ist alles. Sie wissen es doch. Sagen Sie es mir. Ein Wort. Ein einziges Wort. Rodolphe hatte sich sacht vom Schemel zu Boden gleiten lassen, doch da war von der Küche her ein Geräusch zu hören. Und die Zimmertür war, wie er bemerkte, nicht geschlossen. Er war gerade wieder aufgestanden, als Charles eintrat. Guten Tag, Herr Doktor. Durch den unerwarteten Titel geschmeichelt, erging sich der Arzt in servilen Höflichkeiten. Rodolphe hatte Zeit, sich zu fassen. Madame sprach gerade von ihrem Befinden. Ich mache mir in der Tat große Sorgen. Meine Frau hat wieder diese Beklemmungen. Was meinen Sie? Wäre nicht Reiten gut für Sie? Ausgezeichnet. Bestens. Das ist ein guter Rat, Emma. Du solltest ihm befolgen. Ich habe doch kein Pferd. Ich stelle Ihnen gerne eins zur Verfügung. Ach nein. Vielen Dank. Warum nimmst du das freundliche Anerbieten von Monsieur Boulanger nicht an? Es könnte sonderbar wirken. Bah, ich pfeife darauf, was die Leute sagen. Die Gesundheit geht vor. Aber wie soll ich denn reiten? Ich habe doch kein Reitkostüm. Nun, so bestell dir eins. Das Reitkostüm gab den Ausschlag. Einige Tage darauf kam es zum ersten gemeinsamen Ausritt. Rodolphe hatte hohe, weiche Stiefel an. Solche hat sie bestimmt noch nie gesehen. Und in der Tat, Emma war entzückt von seinem Aussehen, der Samtjacke und den weißen Hosen. Das Pferd für sie hatte einen Damensattel aus Wildleder und trug großer Trotteln an den Ohren. Der ganze Ort nahm Anteil am Aufbruch der beiden Reiter. Justin, der junge Lehrling des Apothekers, stahl sich aus dem Laden, um sie zu sehen. Und auch der Apotheker bemühte sich herbei. Vorsicht, vor allem Vorsicht. Ihre Pferde sind vielleicht zu feurig. Ein Unglück ist schnell geschehen. Es war ein Oktobertag. Nebel lag über dem Land. Manchmal erblickte man wie durch eine Wolkenlücke in der Ferne die besonnten Dächer von Yonville mit den Gärten am Flussufer, den Höfen, den Mauern und dem Kirchturm. Emma kniff die Augen zusammen, um ihr Haus zu erkennen. Noch nie war ihr das armselige Dorf, in dem sie lebte, so klein vorgekommen. Schauen Sie! Jetzt kommt sogar die Sonne vollends heraus. Gott ist auf unserer Seite. Glauben Sie wirklich? Bei einer Lichtung im Wald stiegen sie ab. Und Rodolphe band die Pferde an. Sie setzten sich auf einen der umgelegten Stämme. Und Rodolphe fing an, von seiner Liebe zu sprechen. Er erschreckte sie nicht gleich durch Komplimente. Er blieb ruhig, ernst, melancholisch. Sie hörte ihm mit gesenktem Kopf zu. Sind nicht unsere Geschicke von jetzt an vereint? Nein. Und das wissen Sie sehr wohl. Es ist unmöglich. Sie wollte gehen. Er umklammerte ihr Handgelenk, näherte sich ihr, den Blick starr auf sie gerichtet, mit zusammengebissenen Zähnen, und wollte sie umarmen. Ach was? Oh, Sie machen mir Angst. Sie tun mir weh. Gehen wir. Wenn es sein muss. Ja. Und sofort wurde er wieder respektvoll, liebenswürdig, schüchtern. Sie haben mich missverstanden. Sie thronen in meinem Herzen, hoch oben, wie eine Madonna. Unerschütterlich und makellos rein. Aber ich kann ohne sie nicht leben. Ohne ihre Augen, ihre Stimme, ihre Gedanken. Seien Sie meine Freundin, meine Schwester, mein Engel. Er schlang seinen Arm um sie. Oh, nicht. Nicht. Es ist Unrecht von mir. Es ist Wahnsinn, Sie anzuhören. Warum? Emma. Emma. Oh, Rudolf. Der Stoff ihres Kleides blieb am Samt seiner Jacke hängen. Sie bog ihren Hals zurück und kraftlos, Tränen überströmt, das Gesicht in den Händen verbergend, gab sie sich hin. Sie kehrten auf demselben Weg nach Yonville zurück. Nichts um sie her war verändert. Und doch hatte sich für Emma etwas ereignet, das bedeutsamer war, als wenn die Berge ihren Platz verändert hätten. Als sie in Yonville einritten, ließ sie ihr Pferd auf dem Pflaster tänzeln. Aus den Fenstern sah man ihr zu. Beim Abendessen fand ihr Mann, dass sie wohl aussah. Aber als er sich nach ihrem Spazierritt erkundigte, schien sie ihn nicht zu hören. Emma! Emma! Was denn? Also, ich bin heute Nachmittag bei Monsieur Alexandre vorbeigegangen. Er hat eine Stute. Noch recht hübsch, nur in den Knien ein wenig kahl. Und ich habe sie für dich gekauft, na? Ist es dir recht? Sag! Sie nickte zustimmend mit dem Kopf. Dann, eine Viertelstunde später, fragte sie: Gehst du heute Abend fort? Ja, warum? Oh, nichts. Nichts, mein Freund. Sobald sie Charles los war, ging sie nach oben und schloss sich in ihr Zimmer ein. Als sie sich im Spiegel ansah, staunte sie über ihr Gesicht. Nie waren ihre Augen so groß gewesen, so schwarz und von solcher Tiefe. Etwas Zartes lag über ihrer Gestalt und verklärte sie. Ich habe einen Geliebten. Einen Geliebten. Sie genoss diese Vorstellung, als ob sie zum zweiten Mal zur Frau geworden wäre. Endlich also die Freuden der Liebe. Endlich also die Freuden der Liebe. Dieser Glücksrausch, auf den sie nicht mehr gehofft hatte. Sie war dabei, in ein wunderbares Land einzutreten, wo alles Leidenschaft, Ekstase, Taumel ist. Leidenschaft, Rausch, Taumel. Die Heldinnen der Bücher, die sie gelesen hatte, fielen ihr ein. Und in ihrer Erinnerung begann die Schar dieser Ehebrecherinnen mit schwesterlichen Stimmen zu singen, die sie entzückten. Jetzt gehöre ich zu ihnen. Der nächste Tag verging in neuem süßem Glück. Sie leisteten einander Schwüre. Sie erzählte ihm von ihren Leiden und Rodolphe unterbrach sie mit seinen Küssen. Sag mir, dass du mich liebst. Ich liebe dich. Emma, ich liebe dich. Von nun an schrieben sie sich regelmäßig, jeden Abend. Emma trug ihren Brief ans Ende des Gartens und steckte ihn in einen Spalt der Ufermauer. Dort holte Rodolphe ihn ab und tat seinen Brief hinein, dem sie jedes Mal vorwarf, er sei viel zu kurz. Eines Morgens, als Charles noch vor Tagesanbruch fortgegangen war, überkam sie die Lust, Rodolphe sofort zu sehen. In kurzer Zeit könnte ich bei meinem Geliebten sein, dort eine Stunde bleiben und wieder zurück sein in Joville, wenn alle noch schlafen. Rodolphe! Du bist es. Du. Wie hast du das fertig gebracht? Oh, dein Kleid ist feucht. Oh, ich liebe dich. Nachdem dieses erste Wagnis geglückt war, wiederholte sie es, so oft Charles früh fortging. Den Bach entlang eilte sie, die glitschige Böschung hinauf, quer über die gepflügten Felder, wo sie einsank, stolperte und mit ihren dünnen Stiefelchen stecken blieb. Auf der Weide fürchtete sie sich vor den Ochsen und fing an zu laufen. Atemlos, mit geröteten Wangen und dem Duft nach saftigem Grün kam sie bei Rodolphe an. Ah, du riechst wie ein Frühlingsmorgen. Nachher sah sie sich im Zimmer um, öffnete die Schubfächer, kämmte sich mit seinem Kamm und betrachtete sich in seinem Rasierspiegel. Um Abschied zu nehmen, brauchten sie eine gute Viertelstunde. Emma weinte. Warum kann ich nicht für immer bei dir bleiben? Eine unwiderstehliche Gewalt trieb sie immer wieder in seine Arme, so dass er eines Tages, als sie unerwartet erschien, die Stirn runzelte wie einer, der verdrossen ist. Was hast du? Hast du Schmerzen? Sag! Deine Besuche werden unvorsichtig. Allmählich übertrugen sich Rodolphes Befürchtungen auch auf Emma. Wenn sie von ihm nach Hause zurückkehrte, blickte sie unruhig umher und musterte alle Dachluken des Ortes, von denen aus man sie hätte bemerken können. Sie lauschte auf die Schritte, die Rufe und blieb dann stehen, bleicher und zitternder als die Blätter der Pappeln, die sich über ihr wiegten. Den Winter hindurch trafen sie sich, wenn es dunkel war, 3 bis 4 Mal in der Woche im Garten der Bovarys in der Laube. Auf derselben Bank mit den morschen Brettern hatte Léon sie einst an den Sommerabenden so verliebt angeschaut. Nun dachte sie kaum noch an ihn. Um sein Kommen zu melden, warf Rodolphe eine Handvoll Sand gegen die Fensterläden. Sie verzehrte sich vor Ungeduld, zu ihm zu eilen. Manchmal aber musste sie warten, denn Charles schlief noch nicht. Komm, Emma, es ist spät. Ich will nur noch mein Buch zu Ende lesen. Schlaf schon. Wenn es regnete, suchten sie im zwischen Wagenschuppen und Pferdestall gelegenen Sprechzimmer Zuflucht, wo Rodolphe es sich bequem machte, als sei er bei sich zu Hause. Der Anblick der Bibliothek, des Schreibtisches, des ganzen Zimmers erregte seine Heiterkeit. Er konnte sich nicht enthalten, über Charles allerlei Witze zu machen, die Emma peinlich berührten. Er könnte ruhig ernster sein. Sie hätte ihn sich ernster, gegebenenfalls sogar dramatischer gewünscht. Psst, es kommt jemand. Hast du deine Pistole? Wozu? Ja, um dich zu verteidigen. Was, du meinst gegen deinen Mann? Psst. Der arme Psst. Kerl. Seine Kühnheit überwältigte sie. Obwohl sie darin etwas wie Taktlosigkeit und naive Grobheit spürte und verletzt war. Rodolphe dachte viel über die Geschichte mit der Pistole nach. Falls Emma das im Ernst gesagt hat, ist das recht lächerlich. Und sogar widerwärtig. Ich habe keinerlei Grund, den guten Charles zu hassen. Zumal er keinen Grund hatte, von Eifersucht verzehrt zu werden, wie man so sagt. Und diesbezüglich hatte Emma ihm einen feierlichen Eid geschworen, den er auch nicht besonders geschmackvoll fand. Überhaupt wird sie in letzter Zeit ziemlich sentimental. Er hatte Miniaturbildnisse mit ihr tauschen, sich ein Büschel Haar abschneiden müssen. Und nun wünscht sie sich einen Ring. Einen richtigen Ehering. Zum Zeichen unserer ewigen Verbundenheit. Oft redete sie über die Abendglocken, die Stimmen der Natur oder ihre verstorbenen Mütter. Rodolphe hatte seine Mutter schon vor 20 Jahren verloren. Trotzdem tröstete ihn Emma mit abgeschmackten Wendungen, wie man sie einem verlassenen Kind gegenüber gebraucht hätte. Ich bin sicher, dass die beiden dort oben unsere Liebe billigen. Wenn sie nicht so hübsch wäre. Und so unverdorben. Nun, da er sicher war, geliebt zu werden, tat er sich keinen Zwang mehr an. Und langsam änderte sich sein Verhalten. Er hatte nicht mehr wie früher für sie die süßen Worte, die sie zu Tränen gerührt, und auch nicht die stürmischen Liebkosungen, die sie toll gemacht hatten, so dass ihr manchmal war, als ob unser beider große Liebe abnimmt, wie das Wasser eines Flusses, der in seinem Bett versickert. Und sie sah den Schlamm auf dem Grund. Nach 6 Monaten, als der Frühling kam, waren sie zueinander wie 2 Eheleute, die ruhig die häusliche Flamme hegen. Sag mir, ob du mich noch liebst. Natürlich liebe ich dich. Und du hast keine andere vor mir geliebt? Sag! Glaubst du etwa, du hast mich als Jungfrau bekommen? Emma weinte. Und er bemühte sich, sie zu trösten. Aber er verbarg seine zunehmende Gleichgültigkeit immer weniger. Den 3 folgenden vereinbarten Zusammenkünften blieb er fern. Als er wiederkam, behandelte sie ihn kühl und fast verächtlich. Ah. Du verschwendest deine Zeit, meine Kleine. Und er tat, als bemerke er weder ihre melancholischen Seufzer noch das Taschentuch, das sie hervorzog. Und nun empfand Emma Reue. Warum verabscheue ich Charles so sehr? Wäre es nicht besser, wenn ich ihn lieben könnte? Aber er gab ihr so wenig Gelegenheit, ihm diese neu erwachten Gefühle zu offenbaren, dass ihre ganze Opferbereitschaft vergebens gewesen wäre, hätte nicht der Apotheker für eine passende Gelegenheit gesorgt. Homais hatte vor kurzem einen lobenden Bericht über eine neue Methode zur Heilung von Klumpfüßen gelesen, und da er sich als Befürworter des Fortschritts sah, verfiel er auf den patriotischen Gedanken, auch Yonville müsse, um auf der Höhe zu sein, strephopodische Operationen haben. Man muss mit der Zeit gehen. Was riskiert man? Überlegen Sie selbst, Madame Bovary. Erfolg so gut wie sicher, Besserung und Verschönerung für den Kranken, rascher Ruhm für den Operateur. Warum sollte Monsieur Bovary nicht beispielsweise diesem armen, klumpfüßigen Hausknecht im Lion d'Or helfen? Diesem Hippolyte? Ja, warum sollte Charles das nicht gelingen? Der wird unfehlbar allen Durchreisenden von seiner Heilung erzählen. Und außerdem... Wer sollte mich daran hindern, eine kleine Notiz darüber in die Zeitung zu schicken? Mein Gott, so ein Artikel wird überall gelesen. Yonville ist Schauplatz eines chirurgischen Experiments geworden, das gleichzeitig auch eine Tat schönster Menschenliebe darstellt. Monsieur Bovary, einer unserer hervorragendsten praktischen Ärzte. So kam es, dass Charles Bovary gleichermaßen bestürmt vom Apotheker wie auch von Emma den bedauernswerten Hippolyte unter der größten Anteilnahme der Dorfleute operierte. Leider ging die Unternehmung für den Hausknecht schlecht aus. Er bekam den Wundbrand und starb fast. Und eine herbeigerufene chirurgische Kapazität aus Rouen musste eine Unterschenkelamputation an dem armen Teufel vornehmen. Das war für das ganze Dorf ein großes Ereignis. Alle waren an diesem Tag früher aufgestanden und die Hauptstraße hatte, obwohl sie voller Menschen war, etwas Unheilverkündendes, als fände dort eine Hinrichtung statt. Währenddessen wagte Charles sich nicht aus dem Haus. Welch ein Missgeschick. Lachen wird man über mich herziehen. Hör endlich auf, hin und her zu gehen. Du machst mich nervös. Ich bin entehrt, ruiniert, verloren. Emma saß ihrem Mann gegenüber und betrachtete ihn. Sie empfand keine Teilnahme für seine Demütigung. Sie litt an einer anderen. Der Demütigung, sich eingeredet zu haben, dass ein solcher Mensch zu etwas taugen könne. Als ob ich nicht schon 20-mal seine Mittelmäßigkeit zur Genüge bemerkt hätte. Die seinem Namen anhaftende Lächerlichkeit würde sie genauso in den Schmutz ziehen. Sie hatte sich Mühe gegeben, ihn zu lieben, hatte unter Tränen bereut, sich einem anderen hingegeben zu haben. Ich werde dem armen Hippolyt ein Holzbein kaufen. Alles an Charles irritierte sie jetzt. Sein Gesicht, seine Kleidung, seine ganze Erscheinung. Kurz sein Vorhandensein. Die Erinnerung an ihren Geliebten überfiel sie mit schwindelerregender Macht. Und Charles erschien ihr so losgelöst von ihrem Leben, so für immer fern, so ausgeschlossen und vernichtet, als läge er im Sterben. Gib mir doch einen Kuss, meine Liebe. Ach, lass mich! Was hast du denn? Beruhige dich, du weißt doch, dass ich dich liebe. Genug! Sie schloss so heftig die Tür, dass das Barometer von der Wand fiel und zerbrach. Charles sank fassungslos in seinem Lehnstuhl zusammen. Er dachte an ein Nervenleiden, weinte und fühlte sich von etwas Unheilvollem, Unverständlichem umzingelt. Als Rodolphe an diesem Abend in den Garten kam, fand er seine Geliebte schon auf ihn wartend. Sie umarmten sich und aller Groll schmolz unter der Glut ihrer Küsse wie Schnee dahin. Ah, Rodolphe, ich halte es nicht mehr aus. Rette mich. Ach, wenn du wüsstest, sie quälen mich so. Sie drängte sich an ihn. Ihre Augen voller Tränen glänzten wie Feuer unter Wasser. Ihre Brust hob und senkte sich ungestüm. Nie zuvor hatte er sie so geliebt. Er verlor den Kopf. Was soll ich tun? Was möchtest du? Ach, nimm mich mit. Entführe mich. Nur weg von hier. Oh, ich flehe dich an. Ja, aber... Und sie stürzte sich auf seinen Mund, als wolle sie in einem Kuss das unerwartete Zugeständnis einfangen. Was? Dein Kind? Ach, wir nehmen es mit in Gottes Namen. Was für eine Frau. Was für eine Frau. Stell dir vor, wenn wir erst in der Postkutsche sitzen werden. In dem Augenblick, in dem der Wagen losfährt, wird mir zumute sein, als stiegen wir in einem Ballon auf. Als flögen wir zu den Wolken. Oh, ich werde die Tage zählen. Madame Bovary war nie schöner gewesen als in dieser Zeit. Ihre Lider schienen eigens für die langen, verliebten Blicke geformt, bei denen sich ihre Pupillen verschleierten. Und man hätte meinen können, ein mit allen Künsten der Verführung vertrauter Künstler habe ihr Haar im Nacken angeordnet. Es war nachlässig zu einem schweren Knoten geschlungen, wie es sich zufällig ergab nach den ehebrecherischen Begegnungen, die es täglich lösten. Wenn Rodolphes Ankunft bevorstand, bereitete sie ihre Wohnung und sich selbst wie eine Kurtisane vor, die ihren Fürsten erwartet. Das Dienstmädchen Félicité musste ständig für sie waschen und bügeln, und oft leistete ihr dabei der kleine Justin aus der Apotheke Gesellschaft. Gierig betrachtete er all die Frauensachen, die um ihn her ausgebreitet lagen. Unterröcke, Busentücher, Halskrausen und Beinkleider mit Schnürbund und fuhr sachte mit der Hand darüber. Immer treibst du dich bei den Frauen herum, Knirps, Verdorbener. Warte damit, bis dir der Bart am Kinn sprießt. Auch Charles fand seine Frau entzückend und unwiderstehlich wie in der ersten Zeit ihrer Ehe. Bist du noch wach, mein Engel? Emma schlief nicht. Sie stellte sich schlafend, und während er neben ihr einschlummerte, hielten sie ganz andere Träume wach. Der Galopp von 4 Pferden trug sie seit 8 Tagen einem neuen Land entgegen – aus dem sie und ihr Geliebter nie wieder zurückkehren würden. In Gondeln werden wir fahren, in Hängematten schaukeln. Unser Dasein wird leicht und weit sein, wie unsere Gewänder. Warm und Sternen übersät, wie die lauen Nächte, in die wir hinausschauen werden. Im nächsten Monat wollten sie fliehen. Emma hatte Monsieur Lheureux, den Modewarenhändler, kommen lassen, der ihr schon oft zu Diensten gewesen war und ihr alle Launen auch für teure Geschenke an Rodolphe erfüllte. Ich brauche einen Mantel, einen weiten Mantel mit breitem Kragen, gefüttert. Wollen Sie verreisen? Nein, aber ich kann mich auf Sie verlassen, nicht wahr? Es ist eilig. Aber gewiss, Madame. Außerdem brauche ich einen Reisekoffer und eine Tasche für das Nachtzeug. Offenbar, dachte Lheureux, hat es Krach gegeben. Ha, jetzt habe ich dich und Geld hast du diesmal gewiss nicht, dachte er. Hier, nehmen Sie meine Uhr, machen Sie sich damit bezahlt. Das ist doch nicht nötig, Madame, wir kennen uns doch. Glauben Sie etwa, ich traue Ihnen nicht? So eine Kinderei. Ich bestehe darauf, nehmen Sie wenigstens die Uhrkette und lassen Sie alles in Ihre Wohnung. Bringen Sie mir auch den Mantel nicht hierher. Ja. Rodolphe wollte noch 2 Wochen Zeit haben, um einige letzte Verfügungen zu treffen. Dann, nach 8 Tagen, verlangte er weitere 14 Tage. Danach gab er sich als erkrankt aus. Hierauf verreiste er. Der Monat August ging vorüber. Und nach all diesen Verzögerungen beschlossen sie, dass es unwiderruflich der 4. September, ein Montag, sein solle. Bei all dem war nie mehr von Emmas Kind die Rede. Rodolphe vermied es, davon zu sprechen. Vielleicht denkt sie nicht mehr daran. Am Abend vor ihrer Abreise erschien er früher als sonst in der Laube. Ist alles vorbereitet? Hast du unsere Pässe? Ja. Nichts vergessen? Nein. Du bist traurig. Nein. Warum? Und dabei schaute er sie auf eine sonderbar zärtliche Weise an. Wirklich nicht? Liebst du mich? Schwöre es mir. Aber ich bete dich an, mein Schatz. Kreisrund erschien hinter den Wiesen nah über der Erde der Mond. Zwischen den Ästen der Pappeln, die ihn da und dort wie ein schwarzer, löchriger Vorhang verhüllten, stieg er rasch auf, bis er weißglänzend am leeren Himmel stand und auf den Fluss einen großen Lichtfleck fallen ließ, der in unzählige Sterne zersprang. Was für eine schöne Nacht. Wir werden noch so viele andere erleben. Oh, es wird so schön sein zu reisen. Ach, Rodolphe, mein lieber Rodolphe. Mitternacht, noch einen Tag. Auf morgen also. Auf morgen. Auf morgen. Er war schon auf der anderen Seite des Flusses, als er solches Herzklopfen bekam, dass er sich an einen Baum lehnen musste, um nicht umzusinken. Was bin ich nur für ein Dummkopf? Verdammt! Wenigstens war sie eine hübsche Geliebte. Und Emmas Schönheit und alle Freuden dieser Liebe traten ihm wieder vor die Augen. Das stimmte ihn zuerst weich. Doch dann lehnte er sich gegen sie auf. Schließlich kann ich mein Land nicht verlassen und mir noch dazu ein Kind aufhalsen. Ich würde mein ganzes Vermögen verlieren. Ach, und dann die Scherereien. Nein, nein, tausendmal nein. Das wäre doch zu dumm. Arme kleine Frau. Sie wird mich für einen Gefühlsklotz halten. Aber ich kann nun einmal nicht weinen. Dafür kann ich nichts. Ach was. Ist egal. Als Emma Rodolphes Brief erhielt, versteckt auf dem Boden eines Korbs mit Aprikosen, den er ihr am nächsten Morgen schickte, floh sie hinauf auf den Dachboden. Keuchend, außer sich, taumelnd und immer das entsetzliche Blatt Papier in der Hand, das zwischen ihren Fingern wie ein Stück Blech knatterte. Von den Schieferplatten sank eine bleierne Hitze herab, die ihr auf die Schläfen drückte und den Atem nahm. Sie schleppte sich zum geschlossenen Dachfenster,